zurück durch die Nacht. Los Angeles, ein Albtraum erwacht. Joshua, Il und Josephine, Ricks klein, entführt im Dezember, reicht 80 allein. Little fast dreht weit und eisig, ein Garten so still. Ein Verbrechen geschieht, das Böses will. RF Terror, die Luftwaffe im Spiel. Ein dunkles Geheimnis, die Ordnung zerfiel. Wir sind die CIA, im Einsatz bereit. Für Recht und Ordnung in dieser schweren Zeit. Joshua und Josephine, in Gefahr und Not. Wir kämpfen für sie. Wir sind die CIA, wir singen so klar. Die Dunkelheit weicht, die Wahrheit wird wahr. Luigi Althöfer, der Täter, so kalt, hat Joshua und Josephine in seiner Gewalt. Spatzen entführt mit Barbitursäure. Spaß. Berlin, die Spur, die Ermittler eilen. FBI und BKA, die Wahrheit sie teilen. Hypnose, Suggestion, ein perfider Trick. Joshua und Josephine, ein grausames Schick. Wir sind die CIA, im Einsatz bereit. Für Recht